Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, nach einem verdammt langen Wochenende, das Krähennest hier. Gestern TDPA, heute Strategietreffen in Essen. Für unsere Zuhörer, die es noch nicht sehen können, ich habe den Fitz hier. Und der Landesvorsitzende stelle ich nochmal für alle diejenigen, die ich nicht kennen sollten, vor, bitte. Ja, ich bin der Fitz, der Sven Stadek, Landesvorsitzender hier, langjähriger Sozialpirat und ja, genau, Punkt. Genau. Ja, wir wollten heute ganz kurz nochmal so ein bisschen über heute sprechen. Kannst du so ein bisschen zusammenfassen, was heute alles besprochen wurde? Also primär ging es heute halt eben, also ich war in dem großen Slot, wo es wirklich um das Organigramm ging zum Thema Berti und Wahlkampf und wie das alles ablaufen soll. Wer welche Rolle spielt in dem ganzen Vorgehen. Da gab es noch eine zweite Gruppe, die hat sich um das Thema Agenda Setting gekümmert. Die haben also so grob so eine Matrix erstellt, wo welche Themen für uns im Grunde genommen einzuordnen sind. Ja, und ich denke mal, wir sind in beiden Gruppen ganz gut vorwärts gekommen. Das ist natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass wir sehr fitte Leute mit am Start haben. Mhm. Also beispielsweise Harald und Lukas haben sich da sehr gut ergänzt. Also der Harald ist ja im Grunde genommen jetzt im Moment so ein bisschen der Learner. Der Lukas ist derjenige, der es schon mal gemacht hat und konnte da auch sehr gute Impulse mit reingeben, hat es auch teilweise moderiert. Und es kam auch aus unseren Reihen im Grunde genommen wichtige Impulse, denke ich mal. Und ja, jetzt können wir losstarten und ziehen die Berti hoch und dann richtig. Kannst du für die Leute, die nicht wissen, was die Berti ist, kurz erläutern, was die Berti ist? Ja, der Hashtag Berti, der kommt von Südbertusstraße 149, glaube ich. Das ist unsere künftige Wahlkampfzentrale in Düsseldorf. Da haben wir ja letzten Mittwoch den Antrag zu beschlossen. Mhm. Also beschlossen, dass wir das Ding mieten. Und das wird auch über die Bundestagswahl hinaus, werden wir das Ding vermutlich behalten. Bis nächstes Jahr, bis zur Europa- und Kommunalwahl, um da einfach dann noch arbeiten zu können. Wir hatten ja bei der Landtagswahl die G9A, ich weiß gar nicht, wo der neue Name her, also G war. Das war der GR irgendwas Platz 9A. Aber das war hier in Essen. Und jetzt sind wir, wie gesagt, in der Landeshauptstadt, denke ich mal, ist auch wichtig. Die ganze Landespresse ist auch da. Mhm. Der Weg nach Köln ist nicht so ganz weit, auch wenn die Düsseldorfer sich so gerne hören, aber ja. Hat nicht heute irgendjemand gesagt, ich komme aus Düsseldorf, dem nördlichen Kölner Raum? Ja. Nee, andersrum. Nordköln. Ich komme aus Nordköln, der aus Düsseldorf kam. Ja, genau. Ja. Gut, wir haben ein gutes Team mit Harald, Andreas und der Solzken als Wahlkampfkoordination. Die haben die Höhe, die haben gerade schon. Eigentlich sollte Harald mit dabei sein, aber der ist immer noch am Arbeiten. Von daher wollten wir ihn nicht stören, weil der muss jetzt ja den Wahlkampf machen. Ja, also die drei, die sind natürlich jetzt auch am Rotieren, ist klar. Aber auch vollkommen zu Recht und dafür haben wir sie auch dazu ernannt. Genau. Die Berti, habt ihr jetzt entschieden, dass ihr sie mieten wollt? Steht da schon Termin fest, ab wann die zur Verfügung steht ungefähr? Ne, das weiß ich jetzt nicht. Aber zeitnah jetzt, ne? Ja, jetzt, ja. Gut. Dann wird wahrscheinlich auch veröffentlicht, wann die Leute die zur Hilfe brauchen und ja. Genau, das hat jetzt schon einen Twitter-Account. Ich denke, der ist auch Berti oder Berti 149, glaube ich. Das ist der Twitter-Nick, falls man dem folgen möchte. Und da wird jetzt noch ein Blog folgen, da werden Wiki-Seiten aufgezogen, da kommt ein Request-Tracker auch wieder hin oder beziehungsweise wird einfach eingerichtet im Bereich, damit da auch wieder wie bei der G9A, also bei der Landtagswahl, die entsprechenden Tickets bearbeitet werden können. Dann wird da auch wieder ein Kalender eingerichtet für die Kandidaten und. Also das rollt jetzt alles ein. Mhm. Ja, also im Prinzip Struktur geschaffen, ja. Raum geschaffen. Ja. Wir haben eine geile Liste. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch was machen? Loslegen. Genau, einen geilen Wahlkampf. Richtig, wir müssen jetzt rocken und ich denke mal, das schaffen wir auch. Also ich denke mal, wir haben jetzt auch gesagt, dass wir also die Schnittstellen definiert, also wer was macht und wer mit wem kommuniziert in der ganzen Wahlkampfzeit. Wichtige Funktion dabei wird übrigens dann auch die Gebietsbeauftragung sein. Also da möchte ich nochmal zu aufrufen, dass sich Gebietsbeauftragte bei uns melden. Ich habe das jetzt so ein bisschen von der Chrissy übernommen, das war letztes Jahr auch irgendwann mal ausgeschrieben. Mhm. Chrissy sagte, wegen dem Studium schaffst du nicht so und da habe ich gesagt, komm, dann gib's mir, dann werde ich mich nächste Woche nochmal intensiv drum kümmern. Mhm. Und dann müssen wir eben sehen, dass wir da auch Strukturen schaffen. Macht euch schon mal einen Kopf darüber, wo wir die zentrale Lage machen können. Und dann, dann rocken wir die Sache wieder. Ja, das hört sich ja gut an, ne? Ja. Offener Wahlkampf. Ja, natürlich. Ab geht's. Alles klar, Fitz. Ich danke dir und ich wünsche jetzt einen sicheren Heimfahrt. Ist ja noch ein bisschen nach Soest. Ja, erst werde ich noch ein bisschen essen. Der UBH ist ja mit Flatrate und ich habe noch heute Mittag nichts gegessen, nur gefrühstückt heute Morgen. Und, ja, so ging es mir auch, aber ich habe eben schon gegessen. Deswegen bin ich auch so entspannt. Vorsitzende treu. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ja, kein Problem. Guten Hunger. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.